Erster eines Tages lehrte Jesus das Volk im Tempel. Er erzählte die gute Nachricht. Priester, Schriftgelehrte und Älteste kamen zu ihm. Zweiter, sie fragten ihn, mit welcher Macht tust du das? Wer gab dir diese Macht? Dritter, Jesus antwortete ihnen, ich will euch auch etwas fragen. Sagt mir, vierter, kam die Taufe von Johannes von Gott oder von Menschen? Fünfter, sie überlegten, sagen wir, von Gott? Dann fragt er, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Sechste, sagen wir aber, von Menschen, dann wird das Volk uns steinigen. Denn sie glauben, dass Johannes ein Prophet war. Siebter, sie antworteten Jesus, wir wissen nicht, woher sie kam. Achter, Jesus sagte zu ihnen, dann sage ich euch auch nicht, wer mir diese Macht gab. Neunter, Jesus erzählte dem Volk ein Gleichnis, ein Mann pflanzte einen Weinberg und gab ihn Winzern. Dann reiste er für lange Zeit weg. Zehnter, zur Erntezeit schickte er einen Diener zu den Winzern. Der Diener sollte seinen Anteil vom Wein holen. Aber die Winzer schlugen ihn und schickten ihn ohne etwas zurück. Elfter, dann schickte er einen zweiten Diener. Die Winzer schlugen und beleidigten auch diesen. Sie schickten ihn ohne etwas zurück. Zwölfter, er schickte einen dritten Diener. Aber die Winzer verletzten auch ihn und warfen ihn hinaus. Dreizehnter, der Besitzer des Weinbergs sagte, was soll ich tun? Ich will meinen geliebten Sohn schicken. Vielleicht haben sie Respekt vor ihm. Vierzehnter, als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe. Lasst uns ihn töten, dann gehört der Weinberg uns. Fünfzehnter, sie warfen ihn aus dem Weinberg und töteten ihn. Was wird der Besitzer des Weinbergs nun mit ihnen tun? Sechzehnter, er wird kommen und diese Winzer töten. Er wird den Weinberg anderen geben. Als die Leute das hörten, sagten sie, das soll nicht geschehen. Siebzehnter, Jesus sah sie an und sagte, was bedeutet dieser Satz in der Schrift? Der Stein, den die Bauleute nicht wollten, ist der wichtigste Stein geworden. Achtzehnter, wer auf diesen Stein fällt, wird zerbrechen. Auf wen der Stein fällt, den wird er zerstören. Neunzehnter, die Schriftgelehrten und Hohenpriester wollten Jesus sofort festnehmen. Aber sie fürchteten das Volk. Sie verstanden, dass er das Gleichnis für sie erzählt hatte. Zwanzigster, sie beobachteten Jesus und schickten Spione. Diese Spione taten so, als wären sie ehrlich. Sie sollten Jesus mit seinen Worten fangen. Dann konnten sie ihn dem Statthalter übergeben. 21. Sie fragten Jesus, Lehrer, wir wissen, du sprichst die Wahrheit und lehrst richtig. Du bist gerecht zu allen Menschen. Du lehrst den Weg Gottes ehrlich. 22. Dürfen wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? 23. Jesus merkte, dass sie ihn betrügen wollten. Er sagte zu ihnen, 24. Zeigt mir eine Münze. Wessen Bild und Name ist darauf? Sie sagten, des Kaisers. 25. Jesus sagte zu ihnen, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und gebt Gott, was Gott gehört. 26. Sie konnten ihn vor dem Volk nicht mit seinen Worten fangen. Sie waren erstaunt über seine Antwort und schwiegen. 27. Einige Sadduzäer kamen zu Jesus. Sie glaubten nicht an die Auferstehung der Toten. Sie fragten ihn, 28. Lehrer, Mose schrieb uns vor, wenn ein Mann stirbt und keine Kinder hat, aber eine Frau, dann soll sein Bruder die Frau heiraten. Er soll Kinder für seinen Bruder zeugen. 29. Es gab einmal 7 Brüder. Der erste heiratete eine Frau und starb ohne Kinder. 30. Der zweite Bruder heiratete sie. 31. Dann der dritte. Alle 7 Brüder starben ohne Kinder. 32. Zuletzt starb auch die Frau. 33. Wessen Frau wird sie bei der Auferstehung sein? Alle 7 hatten sie zur Frau. 34. Jesus sagte zu ihnen, die Menschen auf dieser Welt heiraten. 35. Aber manche Menschen werden in die andere Welt kommen. Sie werden von den Toten auferstehen. Diese Menschen heiraten dort nicht. 36. Sie können auch nicht mehr sterben. denn sie sind wie Engel und sind Gottes Kinder. Sie sind Kinder der Auferstehung. 37. Das tote Auferstehen hat Mose schon beim Dornbusch gezeigt. Er nannte Gott den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. 38. Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden. Denn für ihn leben alle. 39. Einige Schriftgelehrte sagten, Lehrer, du hast gut gesprochen. 40. Sie wagten nicht mehr, ihn etwas zu fragen. 41. Jesus fragte sie, wie kann man sagen, dass der Christus Davids Sohn ist? 42. David selbst sagt im Buch der Psalmen, der Herr sagte zu meinem Herrn, setz dich an meine rechte Seite. 43. bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. 44. David nennt ihn also Herr. Wie kann er dann sein Sohn sein? 45. Das ganze Volk hörte zu. Jesus sagte zu seinen Jüngern, 46. Nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten. Sie gehen gerne in langen Gewändern herum. Sie lieben es, auf öffentlichen Plätzen gegrüßt zu werden. Sie wollen die besten Plätze in den Synagogen und bei Festessen. 47. Sie nehmen Witwen ihre Häuser weg. Sie beten lange, aber nur zum Schein. Dafür werden sie strenger bestraft werden.